Das kann ich aber laut sein. Weiß nicht. Weiß nicht. So! Hallo, so, hallo. Jetzt sind ich, ne? Wir begrüßen den Bäcker. Vor 4 Jahren an dieser Stelle, nachts um 3:15, im dicken Schlamm, wie hieß er damals, Friedwald oder alle, hat hier gespielt. Und der Bäcker hat alle als Hinter getanzt. Ja, Carsten Schmidt. Chef des Fanclubs, der Ed-Man. So, und wir dürfen euch auffordern, mitzusingen. Also nur wer will. Dann scheiß mir, ja, bei denen müssen wir immer mitsingen. Und and now, ladies and gentlemen, me and my friends, tonight and this evening, we play a rock and roll for you, sag mal. Are you ready for rock and roll? I can hear you. Okay, are you ready for rock and roll? Are you ready? Halt doch was mal. Gut, dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause. Wir können was trinken. Was tun wir, ja? Ja, der rock and roll. Michael! Komm mit. Der kann nichts sagen, Michael. Ich muss jetzt GD singen, ne? Ich allein GD können. Mach nur ein bisschen Salz, ja? Und ich, ich bring das Ding rum. Ich muss allein halt GD sagen, ne? 9, 8, 6, 7, 4, 5, 2, 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12.